Radio Schottland auf 777 Kilowatt. Hallo, hier spricht Koks der Drache. Willkommen bei Radio Schottland. Unser heutiges Thema lautet Erfindungen. Und dazu haben wir uns einen tollen Studiogast eingeladen. Ja, genau, mich, Mies, den Werwolf. Nein, Mies, wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass du kein Studiogast, sondern der Studiotechniker bist? Was? Und Studiotechniker haben gefälligst ruhig zu sein. Jetzt seid doch nicht so kleinlich. Mies, ehrlich. Halt mal die Klappe. Ach, auch ehrlich. Nie darf man hier mal was sagen. Mies, wir erwarten hier Graf Zacharias von Zitzewitz, einen echten Erfinder, einen Fachmann. Ich bin auch ein Fachmann. Ah. Fachmann für Fernsehgucken und Chips essen und... Pass mal auf. Es geht einfach nicht, dass ein Studiotechniker während der Sendung Chips isst. Außerdem... Warum denn nicht? Warum? Ich will aber Chips essen. Nein, ich mach mal eben Musik, liebe Hörer.